Wir haben gelernt, die politische Debatte linear in rechts und links aufzuteilen. Dieses Schema bot über Jahrzehnte eine gute Orientierungshilfe, führt uns heute aber oft auf die falsche Fährte. Schon deshalb, weil wir die Attribute links und rechts in Deutschland nicht gleichwertig gebrauchen, wie etwa in Großbritannien und den USA. Der bayerische CSU-Ministerpräsident Franz Josef Strauß hat sich noch aus der bloßen Symmetrie heraus als rechts von der Mitte bezeichnet. Inzwischen ist rechts eine abwertende Bezeichnung, die sogar der rechte Rand selten zur Selbstbeschreibung verwendet. So erklärt sich der Bedarf an Ersatzausdrücken wie konservativ, deutschnational oder alt-right, also alternative right in den USA. In der öffentlichen Diskussion sind noch andere unklare Ausdrücke im Umlauf, wie liberal, reaktionär und progressiv. Alle Parteien stellen beispielsweise gern das Wort Freiheit in den Vordergrund, meinen damit aber bei weitem nicht dasselbe. Von dem, was Menschen vordergründig sagen, darf man daher keine gewichtigen Schlüsse ableiten. Es gilt vielmehr, die Motivation hinter ihren Worten freizulegen. Zwei Werkzeuge helfen hier bei der Orientierung. Das eine ist die begriffliche Genauigkeit der Philosophie. Das andere ist die Schablone der Moralpsychologie mit ihren 6 Prinzipien. Demnach ergibt sich folgendes Bild. Die Progressiven unter den Wählern zerfallen in 2 Gruppen. Die Linken, nicht zu verwechseln mit der Partei Die Linke, legen besonders Wert auf Fürsorge und Fairness. Ihr Leitmotiv ist Minderheitenschutz. Den Liberalen hingegen, nicht zu verwechseln mit der FDP, ist Freiheit am wichtigsten, während sie Fürsorge wenig und Fairness nur unter bestimmten Vorzeichen betonen. Beide Untergruppen sind progressiv, weil sie neophil sind. Sie lehnen die 3 Prinzipien der Konservativen ab, also Autorität, Loyalität und Reinheit. Diese Dreiteilung der Wähler in Linke, Liberale und Konservative wird durch Versuche in den USA nahegelegt, die sich an der Schablone der 6 Prinzipien orientieren. Die Ergebnisse sind sicherlich nicht 1:1 auf Deutschland übertragbar. Allerdings deuten auch hierzulande Umfragen und Studien indirekt auf diese Zuordnung. Ich fasse die Dreiteilung daher als eine von Idealtypen auf. Einige Parteien in Deutschland kommen einem Idealtyp nahe. Etwa die FDP dem Typ der liberalen Progressiven oder die Grünen dem Typ der linken Progressiven. Die ehemaligen Volksparteien CDU, CSU und SPD allerdings sind nicht so leicht zuzuordnen, was besonders am zeitgenössischen Konservatismus deutlich wird.